Ich will nichts mehr hören, nicht mehr drüber reden, tut es mir auch weh, aus der Traum ich geh. Jede Chance verspielt, jeder Trumpf vergeben, nirgends mehr ein Ass, ich seh's ein und pass. Der Sieger hat die Wahl, dem Loser bleibt die Qual. Der eine nimmt und strahlt und der andere zahlt. Nachts in deinem Arm war ich so geborgen. Ich wollte dein Leben sein, schloss dich in mir ein, glaubte an uns zwei, dachte nur an morgen. Ich war zu naiv, fühlte viel zu tief. Das Schicksal würfelt blind, es fragt nicht, wer wir sind, und wir verstehen dann nicht, dass ein Traum zerbricht. Der Sieger hat die Wahl, die Wahrheit ist banal. Der Schwächer ist der Feld, so ist diese Welt. Nur sag mir, küsst sie so, wie ich dich geküsst hab. Träumst du noch von mir, wenn du schläfst bei ihr? Du hast wohl gespürt, wie ich dich vermisst hab. Doch verlorenes Glück findet nie zurück. Die Punkte sind gezählt. Mir hat etwas gefehlt, was immer ich auch tu. Ich schau nur noch zu. Das Spiel beginnt von vorn. Um Liebe oder Zorn, um Seele oder Zahn. Der Sieger hat die Wahl. Ich will nichts mehr hören, nicht Vergangenes wecken. Meinst du es auch gut? Dein Trost gibt keinen Mut. Du musst mir verzeihen, ich will mich verstecken hinter einem Zaun, ohne Selbstvertrauen. Denn ich weiß, der Sieger sieht Der Sieger.